Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu meiner Sonntagabendshow. Ich habe eben beim Ingo schon einige Namen genannt, was das heutige Programm betrifft. Ich kann vielleicht noch zwei, drei dazu sagen. Check, check, check. Die Band mit den drei Ausrufezeichen möchte ich spielen. Ich habe ein neues Vinyl hier. Ein Typ, an dem ich in den letzten Wochen so ein bisschen Narren gefressen habe, Para One, kommt vor. Und ansonsten habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass es dir, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, mellow, was auch immer. Ich möchte mit einem Track anfangen, der auch immer wieder nachgefragt wird. Er ist einfach so großartig und ich habe ein bisschen Zeug in der Richtung hier, was ich frisch drauflegen kann. Hier ist zunächst Casper mit Cockney Violin. bist ja bei 1 Live 4. Ich vermute, ich habe in den letzten 12, 13 Monaten keinen Mann mehr gespielt als ihn hier aus dem Norden Englands. Sein Name ist Mark One. Copyright Laws ist sein neues Album, das Ende Januar, Februar, so sind meine Angaben, herauskommen soll. Es ist ein Album mit unglaublich düsteren Tracks, innerhalb derer sich Mark One an das hält, was der gute Goethe schon wusste in der Beschränktheit, nämlich zeigt sich der Meister. Das heißt, da wird nicht viel schichtenmäßig aufgetragen. Die Tracks sind im Grunde recht minimal. Stilistisch gehen sie aber über düsteren Dancehall mit Sizzler als Gast, über bis hin zu fast lupenreinem Hip-Hop, Breakstep, Dubstep. Ist ein ganz fantastisches Album. Mark One, Trip Down the Nile, der Titel, den wir gehört haben. Davor, das war Danny Weed mit dem Alligator Rhythm. Ein unfassbarer Doom-Track hier vom Random Trio Productions. Haunted heißt er. Ich habe ihn schon etwas schneller gemacht und gepitcht. Ich möchte ja nicht, dass einige von euch schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Sendung hier einschlafen. Random Trio Productions mit Haunted. Unfassbarer Titel. Der nächste Track, ich hatte schon gesagt, kommt von Wanda. Sinngemäß könnte man übersetzen, Schatzi, es geht mir gut, ich bin hier im Studio, alles okay. Honey, I'm home. What are you talking about? I've been studio, babe. I've been working, babe. I've been trying to make this happen out here. Oh, love it. Oi, I've had enough, stop acting up, you're acting dumb. I just come back from an hard day's work, so why are you trying to add me up, eh? All I hear is, yeah, fear nagging. Today I went through fear madness, so the last thing I need is an ear bashing. I wish your mouth would shut up, please, save your breath. All what you're saying to me, darling, is going in one ear and out the other. I'm tired of it all, I'm tired of the rules. And anyone would think you got me in the passenger seat, the way you drive me up the wall. You know you make me want to. Don't please go, please worries, worries, headache, stress. Man just don't need. Ain't you got nothing better to do than moan at me? Go do your nails, go do your hair, or go upstairs and tuck yourself in and go sleep. Brand new, there's no peace. I could come home a happy chat. You make my nap feels happy, sad. Swear you're killing me slow. Why can't I come home and have a shag? Lady coming home to Baghdad. You get me damn mad. You make me wanna shag. The more it goes on, the more that it gets on my nerves, let's call it quits. I'm sick and tired of all this shit. I can't take much more of you. Unnecessary problems all cause of you. When it comes to arguments, we've had more than a few. You make me wanna shout, not talk to you. I got loads of me playing, you know it still. You persist on getting pissed at the littlest things. You make mountains out of molehills. I just can't take this shit. It's a shame it's came to this, but let's just end this relationship. You just make me wanna shout. Oi. Oi. They can bring us up just as quick as they bring us down. And it's hard to live with them, and it's hard to live without them. Some birds get on me nerves, can't stand being around them. But bruised without birds in me life, nah, not very much that is. They can bring us up just as quick as they bring us down. And it's hard to live with them, and it's hard to live without them. Some birds get on me nerves, can't stand being around them. But bruised without birds in me life, nah, not very much that is. You know you make. Imagine if I showed you one day I was leaving the hood. Would you call me a sellout? Would you say it's all good? Would you follow if you could? Or would you just tell me get the hell out? And imagine if I showed you that I found another way of getting dough without doing dirt. Let's blurt. Would you love me for giving you some hope? Or resent me cause your pride got hurt? Imagine if we never grew up on a council estate and was country manor raised, silver spoon in our mouth. Would we still be making fuss about the east and the south? Would we shiver at the robberies, murder and the crack on fight? God, that we didn't have to live like that. Just the image on the TV as we're comfortably sat, sipping wine, room lit by the summer sunshine. Not a worry in the world as we catch Willy chat. Oblivious to how we would be living on the flip side. No experience, not a clue about a rough ride. No harassment, no boy them on our backside. That would be amazing still. But I know you wonder, would it make you any less real? What's the current spot you're standing in, offering? If you had a better offer, would you go for the kill? Snap out of your daydream, how do you feel? Does it all seem worthwhile for ya? Try and put it in perspective. Retrospective of your profile and your honor. Do you wanna hang about or are you a goner? Come along, think fast, decision time. You've been living in the grime, don't you wanna climb the ladder of life, the wall of enlightenment? Or are you looking for the hype and excitement? Cause with so much drama in the LDN, it's kinda hard trying to find legal money to spend. Generation genocide looks possible, the rate at which we draw for the skate and pretend that we don't know who the real enemy is. Who should be held responsible? Instead we defend a couple square meters of pavement in the end. What would be achieved, my friend? Live 4. Grime-Musik, Bass und Reim, wenn man so will. Dizzy Rascal war der erste große Name, der diesen Begriff und diesen Style zu uns hier rübergebracht hat mit seinem allerersten Album Boy in the Corner, dem vor 3 Jahren das zweite Album Showtime folgte. Aus diesem Showtime-Album habe ich gerade meinen ewigen Lieblingstitel Imagine gespielt. Vertreten als Produzent auf dem Dizzy Rascal-Album ist auch Wanda, den wir davor gehört haben und der sich zu diesem Zeitpunkt, also 2004, bereits meines Wissens von der Roll Deep True getrennt hatte, eigene Wege ging, auch wohl irgendetwas für Prodigy sogar gemacht hat und im letzten Jahr einige Tunes fabrizierte, die so ein sehr typisches bassiges Grollen und Rollen gleichermaßen hatten. Das Album von Wanda, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, es hat Humor, es hat großartige MCs als Gäste und es strotzt natürlich mit seinen Produktionskünsten, die sich teilweise auch über instrumentale Tracks ergehen, die sehr düster sind, auch große Endzeitstimmung ausstrahlen. Und als ich alle MCs auf diesem Album gehört hatte, auch Kano zum Beispiel, da stand für mich fest, der King in dieser Angelegenheit ist Sway. Ich möchte euch diesen großartigen Titel, den Sway hier als Rapper beisteuert, nicht unterschlagen und ihn entsprechend also aus diesem Wanda-Album nochmal spielen. Ein zweiter Titel daraus. Das geht schon so toll los. Sway sagt sinngemäß, wir machen hier was Wichtiges, wir machen was Innovatives, neue Sachen. Und dann wendet er sich an uns, die Zuhörer, ich hoffe, das wird gleich zu verstehen sein, und sagt, versuch das, was wir machen, zu verstehen. Understand. Und selbst wenn du es nicht überstehst, overstand, versuch es zu verstehen. Und sogar wenn du so klein solltest, dass du gar nicht stehen kannst, versuch es trotzdem zu verstehen. Call my name. Wanda. And the guy they call Sway. You know how we do. Repping for the whole of the UK. All day, every day. Trying to do something innovative. Try and understand it, even if you can't overstand it, or you're too short to stand at all. One day I looked up to the sky and saw a snitch topple off his jailbird and die. Not from the crack to his head. It was when he headed straight to the crack. And when he cracked, in a dark, dark space, there's a dark, dark world. In a dark, dark world, there's a dark, dark place. In a dark, dark place, there's a dark, dark man. With a bright, bright mind, but a dark, dark face. Boy, Samantha, what's going on, darling? How's my plan for? Here, pretty kitty, why haven't you phoned? I told you I'm not an MC, I'm a rapper. Suck low, high low, five-o. Duck row, wide row, five-o. I can see clearly the game's 7-up, so I take 7 down, high five, high low. I hit him. Long time no see, love. Where's my melons? I'm trying to be healthy. Don't you wanna help me? I'm all for your bedrooms. Flipping hell. In heaven. Where's the promoter? Find my dough. Don't make me practice. My time holds. Wonder from the underground. He's holding it up. I'm holding it down. What's British hip hop? That no sell. And when it does sell, then it doesn't sell well. Cause all they do is rap about me. Carry rap jacks and rap about me. eine Reihe von Veröffentlichungen, die nennt sich Southside Dubs, in Anspielung darauf, dass der Style, den wir hier seit einigen Minuten hören, aus dem Süden Londons kommt, aus Croydon unter anderem. Und da ist die 9. Folge, die wir hier hören, die geht an Benga. Die Titel selber sind durch nichts gekennzeichnet oder betitelt, aber der Artist hier ist ganz klar Benga mit insgesamt 3 Tracks, von denen dieser hier sehr stark in glorreiche Garage-Zeiten zurückstrahlt. Benga, Southside Dubs 9. Der nächste Titel kommt von einem weiblichen Londoner Kraftpaket, das sich auf seinem Album, das es jetzt in guten Record-Shops als Import gibt, um die Seite von London kümmert, die nichts mit Tee und Biscuits zu tun hat. 1,52 Meter ist sie, glaube ich, nur groß. Die Rede ist von Lady Sovereign und ihrem Album Public Warning, auf dem sich sogar unglaublich schöne Pop-Tracks befinden, die so ein bisschen wie auch schon bei Lily Allen in der jüngeren Vergangenheit so karibisches Flair regelrecht entwickeln. For a second I'll be the fashion police, and I'm just looking at your garms. You've been on too many catalogs, sprays with it, granny factor in the zine. You're hurting my eyes, you really should revise your dress sense before you walk on by. I'm kinda mixed up in this disco inferno. Baggy jeans and a tight top, lemonade, I'm burning. I'm sticking out like a sore thumb, but I ain't concerned though.

Gesprächsweise klingt dieser Track aus. Wir sind hier bei 1Live, 1Live 4. Gefährliche Sendung heute, ich will das nicht verschweigen. Diese Sendung ist immer gefährlich. Wenn es in der Nacht vorher bei mir arg spät geworden ist, dann passieren hier schon mal Konzentrationsfehler, falsche Regler. Ich will das gar nicht erst hier heraufbeschwören. Wollte eigentlich nur sagen, dass ich den Mann, den wir hier gerade gehört haben, vor nicht einmal 24 Stunden, es muss 3-4 Uhr etwa letzte Nacht gewesen sein, noch gesehen habe in Berlin auf dem Club Transmediale. Ich habe über diese Veranstaltung schon des Öfteren berichtet. Musik und visuelle Kunst, immer circa 10 bis 12 Tage dargeboten, Nacht für Nacht im Berliner Club Maria am Ufer. Ich konnte natürlich lange nicht alle Veranstaltungen mitnehmen, war ein kurzer Abstecher mal. Mad EP ist der Mann, den wir hier gerade gehört haben, der gestern Nacht wirklich fantastische Soundscapes in die fantasievoll gestalteten Räume geworfen hat. Das ist bisweilen sehr weitschweifig, wird dann mal wieder durch plötzlich auftauchende Rhythmen etwas griffiger gefasst. Ich konnte bis jetzt gar nicht herausfinden, woher er kommt. Stolpert oder stutzt bitte nicht bei dem Namen. Mad EP könnte bedeuten, dass das der Titel einer EP ist. Nein, dieser Typ nennt sich tatsächlich so. Er heißt Mad EP und hat 3 Mini-Alben. Ich habe mir das dann nach dem Konzert gekauft. 3 Mini-Alben zusammengefasst zu einer Dreifach-CD, wenn man so will, so dass, wenn man sich die kauft, man über seine jüngste Vergangenheit eigentlich ganz gut informiert ist. The Madlands Trilogy heißt diese Dreifach-CD entsprechend in Anspielung darauf, dass es eben 3 CDs sind. Daraus haben wir gerade was gehört. Und davor aus dem Album von The Good, The Bad and The Queen, der Band um Damon Albarn, die durch viele Zufälle zusammengekommen ist und die ebenfalls selbstbetitelt ein Album veröffentlicht hat, das so wunderschön driftet, so Afro-Karibien-Dub-mäßig produziert von Danger Mouse mit Leuten, die aus völlig verschiedenen Welten, glaube ich, da zusammengekommen sind. Der Paul Simonon zum Beispiel, der früher bei The Clash Bass gespielt hat, hat meines Wissens überhaupt keine Musik mehr gemacht seit 15 Jahren. Der hat gemalt und jetzt spielt er da Bass mit Tony Allen, der eigentlich auch aus einer ganz anderen Richtung kommt, der früher ein großer Afro-Drummer gewesen ist für Fela Kuti, der seit Jahren aber schon in Paris lebt, da sich in einige neuere elektronische Projekte Dr. L zum Beispiel hat einbinden lassen und der wohl festgestellt hatte, dass auf einem Blur-Album sein Name fällt und dann Kontakt hergestellt hatte mit Damon Albarn. Der flog rüber nach Paris, sah Tony Allen im Konzert, die beide kamen ins Gespräch und so ist dieses Projekt gewissermaßen entstanden. Northern Whale ist der Titel, den ich eben aus diesem Album gespielt habe. Live. 4. Das ist richtig. Ich war jetzt während der Infos wirklich geneigt, den eben gehörten Drum-and-Bass-Titel einfach nochmal von vorne zu spielen. Ich finde ihn so unfassbar schön und habe es zutiefst bedauert, ihn vorzeitig ausgeblendet haben zu müssen. Kann man das so sagen? Ich will zumindest noch nachtragen, wer es war. Aus Skandinavien Seba mit einem brandneuen Vinyl Your Deepest Love. Davor haben wir einen etwas älteren Track gehört aus der The Roots of Dubstep CD in diesem Fall. Das Vinyl vor längerer Zeit hier schon mal gelaufen. Die CD ist natürlich wesentlich erweitert, unter anderem um einen wunderschönen Track von Zed Bias mit Futuristics, nämlich dem 551 Blues, den wir eben gehört haben. Und das mit Seba, ich lasse mir die Option hier einfach nochmal offen, dass dieser fantastische Titel hier in voller Länge irgendwann heute Nacht, spätestens sonst in der nächsten Woche, erscheint. Musik vom Finnen Sami Koiviko. Der Titel hier heißt Pientare, findet sich auf seiner neuen 12-Inch Pejese, heißt die, und ist auf dem Spektrallabel erschienen, das mit seinen minimalen, leicht, aber auf sehr interessante Art und Weise Acid gefärbten Tracks derzeit einen recht guten Lauf hat. Matthew Dear alias Audion, zuletzt Sami Koiviko hier mit Pientare. Davor, das war Gustavo Lamas aus Buenos Aires mit Innocentes 2. Entscheidend ist hier der Albumtitel Stadtmusik. Lass das mal eben ausklingen langsam. Stadtmusik ist ein interessanter Sampler, den Thomas Fenker und Jörg Koch zusammengestellt haben. Beide stammen aus Stuttgart, wo sie bis heute das Onitor-Label betreiben. Und Thomas Fenker ist mittlerweile Chefredakteur, sitzt in Köln, aber Heimatgefühle gewissermaßen prallen hier auf Freundschaftsgefühle. Stadtmusik heißt, dass vier Städte miteinander verbunden worden sind auf einer Doppel-CD. Das heißt, Künstler aus Stuttgart, wo sie herkommen, Köln, wo sie teilweise jetzt leben, oder aber aus Städten wie Montreal und Buenos Aires, wo sie des Öfteren sind, wo sich Freundschaften entwickelt haben. Aus diesen vier Städten kommen Künstler zusammen, teilweise minimal, wie die Leute aus Montreal, teilweise sehr schwärmerisch, atmosphärisch, wie eben gehört Gustavo Lamas. Stadtmusik. Gerade gehört Sami Koiviko. Davor, das möchte ich noch nachtragen, auch ein wunderschöner Titel von einem Duo namens Cloud Mireya, hinter dem unter anderem Prefuse 73 steckt, zusammen mit der Sängerin Claudia De Heza, was ich deshalb sage, weil es ganz sicher kein Hip-Hop-Album, auch kein experimentelles geworden ist, sondern einmal mehr der Versuch von Scott Herren, auch den Weg des, sagen wir mal, alternativen, atmosphärischen Pop-Songs zu suchen und dann auch gut zu gehen, wie das, glaube ich, eben zu hören war. Der nächste Titel, Crazy Bald Head, Dry Guillotine. Baby. Bei 1 Live 4, wir haben eben Crazy Bald Head gehört. Auch dieser Mann zählt zu den Spitzenkräften des französischen Ed Banger Labels. Dry Guillotine ist sein neues Vinyl, das er draußen hat. Und der Mann, der gerade verklungen ist, ich muss gestehen, dass ich den etwas spät wahrgenommen habe. Gleichwohl habe ich mir das Album inzwischen besorgt und schätze eigentlich die Art, wie der sich da permanent auf der Überholspur gewissermaßen befindet, der Para One, was ich im wirklichen Leben, um das ja auch mal zu sagen, eigentlich nicht so gut finde, ständig auf der linken Spur zu fahren. Aber musikalisch macht das durchaus Sinn. Klapphoppen ist einmal mehr ein wirklich irrer Versuch, so zwischen verschiedenen Styles hin und her zu switchen, zu glitschen und zu brechen. Epiphany ist das Album von Para One, der ja im Übrigen auch eine ganze Reihe an Hip-Hop-Aktivitäten vorzuweisen hat, nicht zuletzt auch mit TTC. Das ist der Track, den wir hier gerade gehört haben, Club Hoppen. Ich möchte mal ein bisschen hier für Entspannung sorgen und bin zuversichtlich, dass ich das mit einem Trio schaffe, von dem ich sicher bin, dass der Name in diesem Jahr auch noch häufiger fallen wird. Ein Schwede, ein Schweizer, ein Franzose. Sie heißen Hermann Düne. Das neue Album trägt den Titel Giant und daraus möchte ich diesen Titel hier spielen. I think I'd rather wait for the winter to come. I never make a move when I'm out in the sun. I'll be ready to forgive your foolish mistake. When the water gets cold and freezes on the lake, I need a good night of sleeping. I need a little more time. I need to sleep for a few months before I make up my mind. I'll be up early in the morning and wide awake. When the water gets cold and freezes on the lake, I saw your face in a dream. I heard your name in a vision. I give myself a season before I make a decision. My knees will be steady and my hands won't shake when the water gets cold and freezes on the lake. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. Right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. I love the smell of your hair and the blue of your eyes, but you're far too complicated and you tell a lot of lies. I'll see what's right and what's wrong, I'll see what's true and what's fake when the water gets cold and freezes on the lake. And then I'll send out invitations to my family and friends. They will come all the way from Sweden, they will come all the way from France. My brother will bless the wine and my sister will bake a cake when the water gets cold and freezes on the lake. Then when the time is right and when I think I understand, when I forget that you're a runaway, that you've had another man, you'll come to me crawling as fast as a snake when the water gets cold and freezes on the lake. There's a lot of things I'm doing I never thought I would do. There's a lot of places in the world that I will never go to without you. But right now I need to stay home and I don't need your company. Right now I need to be alone and I need you to stay away from me. Come on, brother. And then in the white of the snow and the quiet of nature, I will ask you to stay with me no matter the temperature. And I hope you'll say yes and won't try to escape when the water gets cold and freezes on the lake.

Ganz kurz mal ein kleiner Zwischenstand, Ladies and Gentlemen, nach Hermann Düne kam ein ziemlich rockender Breakstune von der Digital Breaks Foundation, Come Closer. Danach dann ein Track von Dread Zone, den ich auch nagelneu hier habe und bei dem ich mich noch nicht davon überzeugen konnte, ob es sich um die alten Dread Zone handelt, die bereits in den 90er und ich meine sogar auch in den 80er Jahren als britische Dub Electro Crew unterwegs waren. Dread Zone zumindest mit einem frischen Track Straight to a Soundboy. Dann kam London's Most Wanted, ein alter Reggae-Tune in a New Jungle Style, wenn man so will, mit dem Titel Give Me a Signal. Und hier im Hintergrund, das ist Blue Sonics mit Love Me im Logistics Remix. We'll be right back. Live. Das ist richtig. Ich möchte einen Titel nachtragen, den ich eben noch gespielt habe. Der stammte von Bungle and Index, ist bisher nicht veröffentlicht und taucht entsprechend nur auf einer Mix-CD auf, die das Londoner Label Hospital veröffentlicht hat. Mix 5, also die insgesamt fünfte Folge, daraus habe ich den Track eben gespielt. Ansonsten möchte ich hier weitermachen mit einem Trio, Koshin, das seine ersten Erfolge auch im Drum and Bass Sektor feierte, sich dann aber insbesondere mit den Remixen in Richtung Grader Beats geöffnet hat. Substance und Decoder sind bis heute aktive Drum and Bass Producer zusammen mit der Sängerin Cyan. Es gibt einen neuen Titel von Koshin, der heißt Is It Over Now, und wir hören den tatsächlich in einem geraden Remix, nämlich von Martin Ayara und Namito. Du bist hier bei 1Live 4 seit geraumer Zeit schon. Sieht man auf Club 12 Inches den Namen der isländischen Großformation Gus Gus prangen. Ich bezweifle, dass alle 7 oder 8 Mitglieder, die man bei Konzerten in der Vergangenheit auf der Bühne sehen konnte, bei diesen Tracks beteiligt sind, wie zum Beispiel diesem hier. Das sind Gus Gus zusammen mit Daniel August und dem Titel Moss, eine schöne Hausnummer eigentlich. Gus Gus, Moss heißt der Track. Hier ist etwas von, ich muss ein bisschen gucken. Seht ihr, jetzt geht das sehr langsam mit den falschen Reglern los. Ich würde gerne etwas aus einem Album spielen, das ich in der letzten Woche hier schon angespielt habe, dem nämlich von Panta du Prince. Thank you.

1-3-4, ich mache hier einen ganz kleinen Break, nachdem ich drei Titel hier in einer Reihe gespielt habe. Der erste von Panther du Prince. This Bliss heißt das Album, dessen Tracks unheimlich schöne, so irgendwie kleinteilige, glockenhafte Melodieteile haben, die sich zum Teil auch sehr schön ineinander verweben. Dadurch bekommt dieses Album eine unheimliche Leichtigkeit. Panther du Prince, This Bliss, ist wirklich ganz fantastisch. Danach habe ich ein Stück gespielt von dem amerikanischen Duo Spool. Das ist vielleicht eine Geschichte, vor bestimmt schon 7 oder 8 Jahren hat mir ein Hörer, Alexander aus Bochum, mal eine amerikanische Drum-and-Bass-Platte besorgt von einem Typen, der hieß John, und hatte als Artist-Namen dieses John schlicht und einfach fast umgedreht, also J-H-N-O. Und mein Kontakt zu diesem John, nachdem ich Musik von ihm gespielt hatte, die mir recht gut gefiel, so atmosphärischer, sehr relaxed und entspannt produzierter Drum and Bass, mein Kontakt schlief ein. Nicht aber der Kontakt zwischen besagtem Alexander aus Bochum und seinem Freund John. Und so kam es, dass vor kurzer Zeit der Alexander sich wieder bei mir meldete mit einer neuen musikalischen Aktivität im Arm, was den John betrifft. John Eichenseer heißt er, der mittlerweile in Deutschland wohnt, so ein bisschen hippiesk, habe ich mir erzählen lassen, da im hessischen Raum auch schon mal ein paar Wochen mit seinem Hippie Magic Bus so ein bisschen rumfährt und dann außer Kontakt ist. Und dieser John Eichenseer hat sich mit einem anderen Typen namens John Ridenauer zusammengetan. Die beiden nennen sich Spool und haben Aufnahmen der vergangenen Jahre veröffentlicht. Spool Saves the World, so heißt das Album, aus dem ich eben so einen Track gespielt habe, der schon fast in so eine total relaxte Jazzballade reinging. Der Track hieß Todd. Und gerade verklungen ist eine Band, die ich kennengelernt hatte, als ich zuletzt in Groningen auf dem Eurosonic war. Diese Gruppe kommt aus Tschechien, heißt Some Other Place und spielt, wie ich finde, bezaubernde Instrumentalmusik. Sei es dahingestellt, ob man der nun trip-hoppige Attribute andichtet oder die in Richtung postrockig drängen möchte. Ist ganz wunderbar, was die machen. Some Other Place to Be Continued heißt das Album, das mir da in die Hand gedrückt wurde und aus dem ich diesen Titel hier mal spielen wollte. Der nächste kommt aus Los Angeles und stammt von der Sängerin Eleni Mandel, die Ende dieser Woche ihr neues Album veröffentlichen wird. Das heißt Miracle of Love. Daraus Moon Glow, Lamp Low. Moon Glow, Lamp Low. All I need is a rainbow and true love, just like sugar in my coffee. Sleeping, all I need is a sweet dream and true love, just like honey in my tea. The sky says goodbye, the wake of an eye, yawning to the west. Windows are shining as the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moonshine, dream time, all I need is a gold mine and true love, just like sugar in my coffee. up and I'm bright blue, yawning to the west. Windows are shining, the sun goes down fighting, and the houses on the hill are getting undressed. Moon glow, lamp low. All I need is a rainbow and true love, just like sugar. True love, just like honey. True love, just like sugar in my coffee. You to know it's dancing, talking, talking to himself, but he's not even listening. Read the letter over you, shot to find. Dear you, the heart is nothing but nothing but a shell, nothing but a shell, nothing but a shell. For your heart of hearts. Hier könnte die Stelle sein, wo ich mich ganz kurz verabschieden möchte. Nachdem wir hier im Hintergrund, das will ich noch kurz sagen, Check, Check, Check, die Band, die sich hinter drei Ausrufezeichen versteckt, hören, mit einem neuen Track nach längerer Pause, den ich richtig gut finde. Heart of Hearts heißt er. Und davor haben wir einmal mehr die filigrane, ausufernde Arbeitsweise von Ricardo Villalobos erlebt, der freilich als Remixer in Erscheinung trat für Benjamin Fair, von dem der Titel Consequences stammt, wie gesagt, im Villalobos Remix. Ich bedanke mich bei dir und euch fürs Zuhören, wünsche allen eine schöne, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit hier wiederhören. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, bis dahin, ciao.